Wo ist der Winter? Umwebt mit Kinderlachen, rauschte Schlitten rauschen durch mein Hirn. Ich schaue auf, doch der Hügel grünt mich an. Ja, wo ist der Winter denn? Sommer oder Winter jetzt? Der Haken der Zeit rastet ein in der Öse der Natur. Der Lauf bleibt stehen, der Baum vergilt. Sommer oder Winter jetzt? Zeit der Katastrophe. Schneeflöckig hör ich weißröckig leises Geriesel. Ich schaue auf, doch der Himmel bläut wolkenlos. Wo ist der Winter? Weihnachtsmännig vernehm ich Rauschewerte. Ich schrecke hoch, doch es ist ein Obdachloser. Schmutzig. Ja, wo ist der Winter denn? Sommer oder Winter jetzt? Übergangen vom Lauf der Dinge. Es bleibt nichts als das Warten auf den ersten Schnee. Sommer oder Winter jetzt? Zeit des Übergangs. Still und starr höre ich den See ruhen. Ich blicke hoch und tatsächlich, der See gefriert zu Winter, Weihnachts, Wunderzauber. Und eine leise Schneeflocke tobt ihren wilden Weg nach unten und zerschellt unter riesigem Getöse am Boden der harten, kalten Winterrealität. Der Winter ist da, nackt und unverhohlen lacht seine kalte Fratze uns entgegen. Kleine Brüder, wer neidisch auf große Schwestern, weil der Weihnachtsmann ihnen kein rosarotes Fahrrad schenkte? Die Städte werden nachts zu tödlichen Kältekammern für jeden Penner. Tobende Kinder brechen auf den Seen ein und werden erst im März wiedergefunden. Aufgedunsen und schwammig. Sommer, wo bleibst du? Wir brauchen dich hier. Sommer oder Winter jetzt? Es ist Winter nun und man braucht nicht lange hoffen. Die kitschige Schnee unter den Schuhen knirschen Romantik, entpuppt sich als todbringende Lawinengefahr für im Tal Lebende. Sommer oder Winter jetzt? Es ist Winter nun und die klugen Tiere schlafen jetzt. Sommer oder Winter jetzt? Es ist Winter nun und knöpft eure Mäntel zu und macht's am besten wie die Vögel. Fliegt am besten weg von hier. Sommer, wo bleibst du? Wir brauchen dich hier. Danke.